Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weiten über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auf sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Weißt du, wie viel Kindlein frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch mich und hat mich lieb, kennt auch mich und hat mich lieb.